ist das für ein Kraut? Wenn du mal wieder über den Tellerrand schaust, hilft dir dabei ach so, Bäckerfaust. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Bäckerfaust, dem Schnupperkurs voller Musik. Heute mit dem großen Debüt zu zweit. Wenn ich zu zweit sage, meine ich den wundervollen Ronny. Hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Und Elias. Wir sind heute in unserem Debüt nicht nur zu zweit, sondern auch das erste Mal Bäckerfaust aus dem Studio. Deswegen sind wir auch gespannt, was passiert. Und wir haben uns da auch ein ganz inspirativ individuelles Thema ausgedacht zu dieser Sendung. Ja, also sehr passend haben wir uns heute das Thema Debüt vorgenommen. Ja, Debüt passt ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo wir vielleicht erstmal kurz über den Begriff schnacken. Und ja, dann wir sollten uns mal ganz kurz vielleicht darüber verständigen, was so ein Debüt eigentlich ist. Also Debüt kommt ja aus dem Französischen und bedeutet eigentlich nicht mehr als Anfang. Und ja, für uns ist es heute der Anfang. Und im Allgemeinen bezeichnet man damit ein Erstlingswerk. Also das heißt, die erste Veröffentlichung, die man als Künstler der Öffentlichkeit präsentiert, ne? Ja, also ich denke, wir werden uns dann heute wahrscheinlich mehr mit Debüt in der Musik beschäftigen. Debütalben, Debütauftritte, One-Hit-Wonder, all sowas. Es wird sensationell. Ja, also alles, was so debütiert, nicht wahr? Alles kann, nichts muss, wie immer beim ersten Mal. Ich denke auch. Und da habe ich auch gleich die erste Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal was gemacht? Und den Ball spiele ich einfach mal ganz lässig zurück und ich sage, ich war noch nie im Radio, ja. Und das, was ich hier gerade mache, ist mein absolutes Debüt. Ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was hier passiert. Also, das erste Mal hier so zu sitzen mit dir, ja, das ist mein Debüt, das ist das erste Mal, dass ich was so gemacht habe. Ja, das ist doch aber überhaupt kein Problem, weil wir werden uns hier zusammen durchstützen, so Opa und Oma mäßig, die sich irgendwie nochmal schön zusammen sonntags auf dem Radweg ein Stück mit dem Rollator begleiten. Das denke ich aber auch. Also, ich fühle mich da auch ganz sicher an deiner Seite, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich mal für den Anfang, ich habe so ein paar Fakten mitgebracht. Ich bin gespannt. Ja, und ich habe mal geschaut, wir wollten uns ja mit Debüt, Musik und sowas beschäftigen. Und ich habe mal geschaut, was so die großen Debütalben waren. Ja, und ich bin auf die Band Boston gestoßen. Boston mit ihrem Album Boston aus dem Jahr 1976. Und diese Platte muss wohl 17 Millionen Mal verkauft worden sein. Es also da großen Respekt. Großen Respekt. Ist Boston eigentlich, Boston war More Than a Feeling, glaube ich, oder? Ich glaube, das war die Band mit More Than a Feeling. Ich glaube, ich kenne, also schlimm ist, dass ich wirklich gar nicht viel über Boston sagen kann, muss ich tatsächlich sagen. 76 ist auch so musikgenremäßig was irgendwie vor meiner Zeit liegt, wo ich auch noch keinen Zugang gefunden habe. Ist auch noch vor meiner Zeit. Also Boston, da klingelt irgendwas bei mir, das muss ich sagen. Aber was da klingelt, ich denke, vielleicht sollten wir da einfach mal ein Lied einspielen zu. Ein Lied einspielen von Boston? Ja, warum denn nicht? Von der Debütplatte? Ich denke. Ich bin gespannt. Wir werden einfach mal in der Plattenkiste suchen und werden jetzt von Boston irgendeinen ganz heißen Track spielen. Jo, ich freue mich drauf. Es wird sensationell. Das war Boston mit ihrem tatsächlich ersten Track auf dem Debütalbum Boston, More Than a Feeling. Also immer wieder großartig, dieses Ding. Oh, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Es stehen die Haare zu Berge, ganz wundervoll. Also pass mal auf, ich habe in dieser Sendung ja noch einiges vor. Wir werden heute noch den großartigen Penzin Paletti anrufen. Nein. Und ihm zu seinem Debüt Boom um die Welt mit seiner Boom-Gitarre interviewen. Dann haben wir unter anderem noch Sven von Rock am Berg. Es wird traumhaft schön. Wow. Aber bist du jetzt schon so ein bisschen warm hier mit der ganzen Geschichte? Ja, ich denke, weil ich habe noch ein kleines Special vorbereitet. Wow, pass, ich bin auf, gespannt. Pass auf. Allerdings darfst du jetzt natürlich dann nicht in meine Karten gucken, weil es wird nämlich ein kleines Spiel, wo du mir einfach mal aus dem Gefühl heraus sagen sollst, da wir jetzt bei Boston schon angefangen haben, welches Debütalbum hat einen Platz 1 Chart-Einstieg erwischt im Heimatland? Okay, ich sag dir die Band und das Album und du kannst einfach mal kommen mit frei Schnauze technisch. Sind die auf Platz 1 gestartet in ihrer Karriere oder nicht? Na, da bin ich gespannt. Also, pass auf. Als erstes habe ich Freddie Quinn, der große Freddie Quinn aus den 50ern, mit Heimweh, dort, wo die Blumen blühen. Oh, das war ein Smash Hit. Ob das natürlich jetzt Platz 1 war? Ich sag mal nein. Ist tatsächlich Platz 1 gewesen. Es ist Platz 1 gewesen. Platz 1 gewesen, ja. Mit dort, wo die Blumen blühen und die Täler grün, da war ich einmal zu Hause. Da. Als nächstes, auch überragend, Trio mit ihrem ersten Album Trio. Der große Hit Da war damals als Single vorher schon veröffentlicht worden und somit standen die Chancen eigentlich schon recht hoch. Aber wahrscheinlich haben sie es nicht geschafft. Platz 3 tatsächlich. Ja. Leider. Freddie Quinn, klar. Otto mit seinem ersten Album Otto. Doch, das traue ich den Deutschen zu, dass die den auf den ersten Platz gewählt haben. Otto war tatsächlich 74 Platz 1 mit seinem Album Otto. Und jetzt noch als kleiner Fun-Fact am Rande. Ottos erster Film Otto, der Film, ist tatsächlich auch Platz 1 gestartet und ist bis heute der meistgesehenste deutsch produzierte Film, den es in Deutschland gab. Also wenn man, der Schuh des Manitou hat dann irgendwann überholt, aber zur Zeit von Otto, der Film, war ja auch noch Deutschland geteilt und dadurch ist er mit, ich glaube, 14 Millionen Zuschauern tatsächlich gestartet in seine Karriere. Es ist unfassbar. Otto Walke ist ein ganz großer. Ganz großer tatsächlich. Als nächstes hätte ich vielleicht noch, was habe ich denn noch in meiner Liste? Marius Müller im Westernhagen mit seinem ersten Album Das erste Mal, tatsächlich, passenderweise. Oh, da bin ich völlig überfragt, muss ich jetzt wirklich, wirklich raten. Ich sage nein. Tatsächlich nicht, es hat nicht mal Erwähnung in den Charts gefunden. Aha. Und ich kann es allerdings nur jedem ans Herz legen, sich da mal reinzuhören in die Platte mit großartigen Hits wie Taximann und was mir am besten gefällt, Wir waren noch Kinder. Herzzerreißende Hymne über das Ende der Pubertät. Sehr schön. Allein das Cover ist sehenswert. Allein das Cover hat es in sich, kann ich dir nur sagen. Dann habe ich so jetzt schnell aus dem Bauch heraus Michael Jackson, Got to be here. Ich glaube nein, Michael Jackson nicht. Tatsächlich nur Platz 14, aber das war auch sein Debütalbum im Alter von 12, soweit ich weiß, okay, bei Motown. Trotzdem Respekt. Ja, ja. Krasse, also Wahnsinn. Und jetzt Helene Fischer. Von hier aus bis unendlich. Allein der Titel zeigt eigentlich, dass das Ding funktionieren muss. Das muss funktionieren und ich sage Helene Fischer auf jeden Fall Platz 1. Platz 19 tatsächlich. Oh. 2006 waren noch nicht so viele am Boot. Es hat tatsächlich 3 Alben gedauert, bis das Ding komplett funktioniert hat. Aber dafür dann umso besser. Ja. Ja, Helene ganz groß. Also da... Helene... ganz groß, glaube ich, noch nie abgeliefert, aber ja, die Industrie dahinter auf jeden Fall. Ja. Hast du auch so ein bisschen Grusel am Rücken? Also das. Ja, man muss sagen, die ganze Sache geht ja trotzdem irgendwo auf. Also der schlaue Kopf, der sich die ganze Maschine ausgedacht hat rundherum, hat definitiv genau richtig in den Goldtopf gelangt, will ich an der Stelle nur mal sagen. Das stimmt. Das stimmt. Übrigens da sehr zu empfehlen, Doku, glaube ich, auch noch in der ARD-Mediathek Schlagerwelt. Sensationell zu über diesem Helene Fischer. Über die komplette Schlagerindustrie, unter anderem über Helene Fischer, wie das funktioniert hat, dieses Phänomen aufzubauen mit Jürgen Drews, der seinen Alltag zeigt und zeigt, dass er irgendwie an einem Tag von einmal 20.000 Leute auf irgendeinem Festival 10 Minuten spielt und dann aber irgendwo zum Gurkenfest nach Brandenburg fährt, um dort nochmal den Abend vor 2000 abzuschließen, ist fast definitiv sehr gut die ganze Tragik dieses Genre zusammen. Es ist sehenswert. Also und Schlagerwelt. Das tust du dir dann so an, ja, natürlich. In deiner Freizeit? Also so sonntags okay. In der Badewanne kann man sich ruhig mal Schlagerwelt herrlich, angucken. Herrlich, auf jeden Fall, ja, okay. Und als letztes habe ich noch Tokotronic, Digitales Besser. Eines der größten Debüts von einer deutschen Band, glaube ich, die rausgebracht wurden, muss man mal ganz einfach sagen. Also Tokotronic, ich muss sagen, die haben mich sehr lange begleitet. Ich habe sie gemocht. Aber nein, Platz 1, das haben sie nicht geschafft. Tatsächlich nicht mal Erwähnung in den Charts, aber dafür in sämtlichen Independent-Charts und am Ende vom Jahr auch vom Rolling Stone, glaube ich, mehrfachst als Newcomer, als Album geehrt worden. Digitales Besser von Tokotronic, meines Erachtens nach, ich glaube von 93 immer noch nach wie vor ein Meisterwerk, was ich mir immer wieder gerne anhöre. Ich denke, Tokotronic hat damit auch echt eine ganze Generation geprägt irgendwie. Also ich kann mich noch daran erinnern, ja, dass da sehr viele. Als du dich in die Kurthose gesetzt hast und. Ja, so in der Art. Also, ich möchte jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber da gibt es sehr viele Geschichten zu erzählen zu Tokotronic. Von daher. Also, ich denke, das spricht uns beiden aus der Seele, wenn wir vielleicht nochmal einen kleinen Tokotronic-Hit spielen von der Digitalis. Oh, gerne. Besser. Und das ist. Oh, ja. Ich habe mich für Drüben auf dem Hügel entschieden, weil es einfach. Zeigt, wie klassisch und einfach Rockmusik funktionieren kann, weil es sind tatsächlich 4 Akkorde mit kaum änderndem Text und es ist trotzdem... Mehr braucht es nicht, um gut zu sein. Parolen, 4 Akkorde reicht vollkommen aus, um mir die Schuhe auszuziehen. Großartig, tatsächlich. Ein toller Hit. Ich freue mich drauf. Apropos Schuhe ausziehen, kannst du mir vielleicht, während wir den Track hören, mal kurz die Schuhe ausziehen und die Füße massieren. Sehr gerne. Und währenddessen schwelgen wir in Erinnerungen zu Drüben auf dem Hügel. Oh ja. Viel Spaß. Toll. Das war Tokotronic mit Drüben auf dem Hügel von ihrem Debütalbum Digitales Besser. Ganz wunderbar ausgesucht, Elias. Also nicht nur, dass meine Ohren sich jetzt gut anfühlen, auch meine Füße, dank deiner wunderbaren Massage. Ja. Apropos Füße. Das war weniger schön. Apropos Füße. Erzähl. Als Fußnote vielleicht noch so auch mal am Rande mitgeteilt zu bekommen wollen haben müssen. Wo? Wir haben eine Internetseite, beckerfaust.wordpress.de. Wow. Aber also auch leicht bei Facebook zu finden und natürlich auf der Radio Freiseite, wo wir sehr dankend und rührend aufgenommen wurden. Also wir befinden uns jetzt quasi live wieder im Radio am Sonntag, 17 bis 18 Uhr, jeden zweiten Sonntag. Es lohnt sich immer wieder einzuschalten. Ist das aufregend? Es ist sehr schön. Sensationell. Ja, nachdem du mich gerade löchern durftest, habe ich dir auch eine Frage mitgebracht. Mhm. Und zwar, du hast ja Erfahrung mit Debüts. Ich bin ja der eher unbedarft. Aber ich habe Erstkommunion gefeiert, tatsächlich. Oh, war ja auch Debüt. Wunderbar. Aber ich möchte auf was ganz anderes anspielen. Soweit ich weiß, bist du ja Mitglied, vielleicht sogar Frontmann von König Drosselbart, einer kleinen Band aus Geismar. Die sich's nicht zum Ziel gemacht hat, König Drosselbart als Musical in diversen Kindergärten zu performen. Also, obwohl das natürlich hervorragend wäre. Also, jetzt muss ich drüber nachdenken, wäre damit wahrscheinlich deutlich mehr Geld zu verdienen. Auf jeden Fall. Also meine Tochter kam mit Helene Fischer, wo wir das vorhin hatten, nach Hause und da wäre das einfach mal schön, da ein bisschen zu intervenieren und König Drosselbart in die Kindergärten reinzutragen. Aber abgesehen davon, mich würde mal interessieren, wie fühlt man sich denn eigentlich so, wenn man so kurz vor der Erstveröffentlichung steht? Ich weiß, ihr habt das erste Album rausgebracht und jetzt würde mich mal interessieren, wie ging es dir damit? Also tatsächlich war es so, dass bei der Aufnahme und so ist schon ein unfassbares Gefühl war, die ganze Sache dann irgendwie über Boxen zu hören. Also irgendwie dieser Krimskrams, den man sich irgendwann mal nachts ausgedacht hat nach dem dritten Bier, das dann irgendwie am Ende so entstehen zu sehen, dass es auf eine CD gepresst wird. Und ich glaube, so die Zeit vor der Veröffentlichung ist so, du bist halt erstmal wahnsinnig interessiert, du lässt dann irgendwie in Do-it-yourself-Manier ein paar Scheiben pressen und guckst halt irgendwie, dass du den ganzen Kram an den Mann kriegst. Und ich glaube, am Anfang fühlst du dich so wie der geilste Typ auf der Welt, und nachdem du dann nach dem achten Konzert an den Stand gehst und fragst, und wie viele CDs sind wir heute losgeworden, das sind genau 2 oder 3, dann merkst du ganz schnell, dass mit so einem Debütalbum vielleicht noch nicht alles getan ist in deinem Leben, dass da vielleicht auch noch ein zweites Album definitiv nachgereicht werden soll. Aber wir haben ja vorhin auch gesehen, Togotronic, keine Erwähnung in den Charts, deswegen vielleicht läuft das Album ja in irgendwelchen Szenen, von denen ich gar nichts weiß. Das und, kann natürlich sein. Die nächsten Sachen gehen dann auf einmal schlagartig nach oben, aber ich glaube, wir überschätzen uns nicht selber und machen das zweite Album wieder in 50er Auflage. Aber vielleicht, damit man unsere Hörer, also wer sich in dieser Independent-Szene auskennt und König Drosselbart kennt und König Drosselbart in den Charts gesehen hat, der soll sich doch unbedingt mal bei uns melden, denn das, ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Genau. Also bei uns melden generell immer gut über Facebook, über Radio Frei, und wir haben auch eine Mailadresse tatsächlich. Wow. Es ist sensationell. Ich habe wirklich lange damit verbracht, die anzulegen. Wir haben zusammengeschrieben beckerfaustpodcast@gmail.com. Gerne Liederwünsche, Eindrücke, Pöbeleien, alles. Alles kann, nichts muss, also eigentlich muss alles. Da bin ich würde, jetzt sehr gespannt drauf. Ich bin wirklich gespannt über jede Kritik, die wir kriegen, weil wir sind sonst immer recht kritikunfähig. Aber in dem Fall würde ich sie sogar mal annehmen. Okay, dann bist du der Puffer, bevor es dann an mich durchgeleitet wird. Ja, und du kannst ja mit der immer nicht so gut umgehen. Ich bin so zart beseitet, ne? Wie man so sagt. Aber ja, aber wo wir gerade über Seiten reden. Ich bin gespannt. Ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich dachte, jetzt, wo wir über Seiden reden, kommt deine Geschichte, wann du damals das erste Mal auf Rotten.com warst. Nein, nein. Oh, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Furchtbar. Aber ich habe eine kleine Sache mitgebracht, und zwar, wenn ich im Ausland bin, ich bin selten im Ausland, und wenn, dann bin ich nur in einem Land, aber diese Möglichkeit nutze ich dann immer, um neue Musik mitzubringen. Und da wir uns ja hier auch ein bisschen mit Musik beschäftigen wollen, habe ich mich um ein Debütalbum einer schwedischen Band gekümmert und das einfach mal mitgebracht. Wie heißt denn deine schwedische Band? Ja, die schwedische Band heißt Skogenbrynner. Skogenbrynner. Ja, und das bedeutet übersetzt so viel wie der Wald brennt. Und die haben im Jahr 2013 ihr Debütalbum rausgebracht, und es hat den Titel Först. First. First, was so viel bedeutet wie das Erste. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, nicht wahr? Genau. Und ich wollte einfach mal die Jungs, ich finde die ganz toll, die wollte ich einfach mal so ein bisschen promoten hier und vielleicht mal darauf verweisen, dass man sich das doch mal anhören könnte. Das sind meines Wissens nach 3 Jungs aus Linköping. Und ja. Und ihr habt euch dort in irgendeiner Bootsauna getroffen, leider, oder wie seid ihr euch näher gekommen? Leider hat das nicht geklappt. Dass du leider Werbung machst für die Jungs. Leider hat das nicht geklappt. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe in Malmö so einen kleinen Musikladen gefunden, und dort kehre ich wirklich immer wieder ein und lasse mich eine Stunde lang von dem Herrn dort beraten. Das heißt, ich bin selten im Ausland, aber immer wenn ich in Malmö bin, hänge ich im Plattenladen rum. Und immer wenn ich in Schweden bin, bin ich in Malmö. Also das muss sein, das ist mittlerweile ein fester Bestandteil geworden. Und der junge Mann dort, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der kümmert sich immer recht rührend um mich und stellt mir dann neue Bands vor. Und ja, dieses Mal habe ich quasi Skogenbrynner mitgebracht. Und das Lied, was ich hier spielen möchte, was ich euch vorstellen möchte, heißt auch Skogenbrynner. Vielleicht viel Spaß ich damit. Ich bin gespannt. Wir hören rein. Viel Spaß mit Skogenbrynner. Wunderbar. Ha. Från ödslig mark till lånens yta. När får ni nog? So, das war Skogenbrynner. Skogenbrynner, ja. Verzeihung. Ja, kein Problem. Du lernst es auch noch. Also jeder, der auch die Namen weder aussprechen noch schreiben kann, geht einfach bei uns auf die Seite, gibt bei Google am besten einfach Beckerforce Podcast ein, ja, genau, und dann kann man dort in der Linkliste auch nochmal alle Lieder hören beziehungsweise sich über die Bands informieren. Wir werden da irgendwas Infomaterialmäßiges hochladen. Ja, ich denke, die Jungs haben es verdient. Also ich finde es immer wieder gut. Und apropos schwedische Jungs, da komme ich jetzt wird es überleitungstechnisch ganz heiß. Schweden ist ja auch The Hives zum Beispiel, die wiederum dieses Jahr bei Rock am Ring spielen. Oh. Ich habe mich dahergehend informiert über das Debüt von Rock am Ring. Es hat mich interessiert, wann der ganze Krimskrams losging und wann das zum größten Festival Deutschlands wurde. Okay. Und bin darauf gestoßen, dass Rock am Ring tatsächlich das erste Mal 85 war. Mit unfassbar großen Namen wie Joe Cocker, U2 und Westernhagen. Nein. Ging auch nur 2 Tage, aber der Ticketpreis, ich war erstaunt, umgerechnet 25 Euro damals. Das geht. Das geht. Ich glaube, sind aktuell, wir jetzt bei 125? Ich glaube 250 eher 250. Mit allem drum und dran. Ist auf jeden Fall sensationell. Deswegen Rock am Ring auch schön, aber lieber auch mal regional und klein unterstützen. Gibt es da nicht auch was mit Rock bei uns? Genau deswegen haben wir heute Sven von Rock am Berg am Start. Rock am Berg, um uns ein bisschen über kleine Festivals, deren Debüt und deren Geschichte so ein bisschen mal näher zu bringen, beziehungsweise auch ein echt heißer Tipp für diesen Sommer vom 15. bis 17. Juni Rock am Berg in Mergos mit wunderbarem Line-Up mit Feine Sahne, Fischfilet, Liedfett, Swiss und die anderen, all sowas, informiert euch. Bei uns auch wieder der Link in der Liste. Und und König Drosselbart natürlich, habe ich gerade eröffnet. Headliner der Herzen, aber dazu, fantastisch. Vielleicht können wir da bei Sven noch ein bisschen mehr rausquetschen. Ja, ich freue mich drauf. Wir rufen jetzt mal an und hören mal, was Sven so weiß. Wunderbar. Wir rufen nun bei Sven von Rock am Berg an, um mal ein bisschen mehr über das Festivalleben zu erfahren. Ja, wunderschönen guten Tag, Sven. Hier ist Elias von Beckerfaust, dem Musikmagazin. Das ist ja total verrückt. Sag mal, wie geht's? Kennst du meine Nummer? Ich habe deine Nummer über irgendwelche diversen kaputten Bierkreise, bin ich irgendwo rangekommen und wollte jetzt mal als erstes hören, weil unser Thema heute zur großen Sendung ist, wir reden über Debüts. Und da wäre schon mal meine erste Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal was gemacht? Jetzt wird's tiefgründig. das letzte Mal zum ersten Mal habe ich... Das ist eine ganz schwierige Frage. Kann ich dir auf den Stieg verbrechen? Kannst du mir nicht mal sagen? Dann würde ich sagen, reden wir am besten über was, über bei dem du dich deutlich besser auskennst, über Festivals. Wie ich mitbekommen habe, bist du ja Veranstalter vom großen Rock am Berg in Mergers. Und noch nicht großen, aber hoffentlich bald groß werdenden. Kannst du uns denn da mal ein bisschen was drüber erzählen? Das kann ich tun, was möchtest du denn wissen? Ich möchte als erstes mal wissen, wie lang euer Debüt dort schon her ist. 12 Jahre, so ziemlich genau. 12 Jahre ist es schon her. Und ihr habt gestartet mit einer Bühne, einen Abend, oder seid ihr direkt in die Vollen gegangen, damals schon über mehrere Tage? Nein, eine Bühne, ein Tag und 3 Bands. 3 Bands. Und ich glaube, wenn ich mich noch recht dran erinnere, warst du Teil einer Band, die damals gespielt haben. Genau, Knuppi Dickchen zu der tollen Zeit, wo das noch ging. Ja, genau. Und Kirsche und Co. spielen noch. Das klingt sehr gut und ärgert mich, dass ich damals noch nicht dabei war, aber ich denke, wir schwenken mal zu dem, was jetzt alles die Leute erwartet vom, soweit ich weiß, 15. bis 17. Juni. Ich habe gehört, da werden große Dinge aufgefahren, große Bands bahnen ihren Weg nach Mergos. Wen hast du denn dies Jahr alles so am Start? Erstmal eine große Bühne und dann die großen. Wer? Wir haben Feine Sahne Fischfilet natürlich ganz oben. Ja. Und den tollen DJ Ramones, einen der letzten Überlebenden der großartigen Ramones. Swiss und die anderen. Und natürlich noch jede Menge regionale Bands. Und da nicht König Drosselbart zu vergessen. Ja, von der Band habe ich schon einiges gehört. Ich habe gehört, das soll so ein bisschen der geheime Headliner bei der... Gut ist, ne? Ja, geheime Headliner. Der geheime Headliner der Herzen, habe ich gehört. Die eröffnen Donnerstag mit den großartigen Liedfett und Hasenscheiße. Und Turbobier, habe ich auch gehört. Jo, als Liveband zumindest. Genau. Ja, und was erwartet die Leute sonst noch rundherum? Ihr fahrt da ja mittlerweile wirklich große Geschütze auf, weil es natürlich hier nicht nur um die Musik geht, sondern auch um politisches Interesse zu wecken, beziehungsweise ein bisschen Aufklärung zu arbeiten. Ich habe gehört, da steht dies Jahr auch einiges an diversen Vorträgen, die da noch folgen werden in der Ankündigung. Ja, du redest schon fast ein bisschen zu viel, aber hast du natürlich recht. Ne? Also wir machen viel Aufklärungsarbeit nebenbei, viel Information, Vorträge, Buchlesungen und haben jede Menge neue Infostände mit Kleinstück auf Nazis. Ne? Der Schwarzen Socke, die werden kommen, UPO wird mit dem Stand kommen. Ja, die Probleme ist natürlich wahnsinnig krass, dass gerade solche Größen wie Kleinstück auf Nazis sich für uns interessieren. Ne? Ja, ich hoffe ja auch, dass vielleicht bei kein Bock auf Nazis auch mal wieder Bela B. vielleicht sich zu seinen Punkerwurzeln bekennt und vielleicht da auch mal wieder ein paar T-Shirts verkauft, so debütmäßig wie damals, 82, als ihr euch wahrscheinlich kennengelernt habt. Genau, er war mein Kindergartenerzieher. Ich glaube nicht, dass Bela B. sich da nochmal zu erinnern, irgendwie sowas zu machen. Ja, wer weiß, vielleicht. Vielleicht irgendwann nochmal als Geheimheadliner. Bela B. oder die ganze Ärztekapelle? Die ganzen Ärzte wären natürlich noch eine Schippe drauf. Ich habe gehört, das muss ja auch letztes Jahr bei irgendeinem kleinen Festival gewesen sein, wo sie nochmal Schrei nach Liebe gespielt haben, trotz Pause. Okay, das kann ich dir nicht sagen. Wäre natürlich auch lieber als Bela B. Also, ich bin wirklich gespannt, was die Zuschauer und unsere Zuhörer dann bei euch erwarten. Und ich hoffe, wir konnten jetzt auch so ein bisschen Interesse wecken, weil ich muss sagen, ich bin jetzt, glaube ich, dieses Jahr das vierte Mal dort am Start, auch als Zuschauer, und muss sagen, es hat sich jedes Jahr eigentlich immer gelohnt, zumal es zu diesem Eintrittspreis, glaube ich, kaum Vergleichbares noch in Deutschland gibt. Ja, das ist natürlich recht, ne? Man steckt noch viel Energie, Arbeit und alles ehrenamtlich. Und ja, ich freue mich, dass einige Leute mitziehen und zu uns kommen und das weiter in die Welt tragen. Und ja. Ja, also. Auf Geld gucken müssen. Ja, Bier ist erschwinglich und das ist die Hauptsache, denke ich. 15. bis 17. Juni in Merkers in Thüringen. Man muss dabei gewesen sein. Wer Woodstock verpasst hat, bekommt hier definitiv seine letzte Chance. Das waren schöne Worte. Hast du denn noch Abschlusswort an unsere Hörer? Ja, unbedingt vorbeikommen und Bier trinken. Und Bier trinken, sehr schön. Wunderbar. Und die Message verstehen. Hervorragend. Eure Message, mit der würde ich die ganze Sache auch beenden, ist, wir rocken rechts weg, und ich glaube, das kann man so in großen Buchstaben einfach so stehen lassen. That's the way. Okay, dann vielen Dank, schönen Abend noch, Kuss auf die Nuss, und wir sehen uns dann mal wieder ohne Mikro bei viel Bier. Ich bitte darum. Bis dahin, schönen Dank und eine schöne Restwende. Ja, vielen Dank dir auch. Bis bald. Kuss auf die Nuss. Tschüss. Siehst du das oder merkst du nichts? So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt am Telefon Penzen Paletti von den Monsters of Liedermaching, das Pack, und ab jetzt auch solo unterwegs mit seiner Boom-Gitarre. Boom, die Welt tourt in diesem Mai, ja. Und ich heiße ihn herzlich im Mai. Erstmal herzlich willkommen, Penzen. Einen wunderschönen guten Abend. Sag mal, wie geht's dir denn? Ich habe gehört... Zu mir geht's, es geht sehr, sehr gut. Bisschen müde, weil Feierabend, langen Tag gehabt, denn wir machen ja mit den Monsters, achso, das darf man noch gar nicht erzählen, dass wir da auch so ein, wir debütieren nämlich auch mit den Monsters zu wieder machen. Ich habe ja gehört, das ist das große Thema jetzt rund um diese Sendung des das Wort Debüt oder das eigentliche Ereignis des Debüts im Vordergrund steht. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig und in Anbetracht der Sache wollte ich dich sowieso auch fragen, wenn du das Thema jetzt schon anschneidest mit Monsters. Ihr debütiert ja. Anscheinend auch gerade eventuell mit Band im Studio, wenn ich das richtig gesehen habe, auf den Bildern bei Facebook. Ja, ganz genau. Und es ist ja vor allen Dingen so, dass wir im Studio debütieren quasi sowieso. Wir sind ja eine Band, die sonst immer nur Live-Platten aufgenommen hat und einfach die Konzerte mitgeschnitten hat. Was natürlich ganz wunderschön ist, weil man nie diesen Akt hat, irgendwo ins Studio zu gehen und das dann irgendwie noch so schickt oder irgendwas können zu müssen oder sowas, ne? Sondern man muss es dann nur die Aufnahmen von Tour irgendwie dann mischen und schick machen und dann geht das irgendwie los. Und jetzt haben wir uns zum ersten Mal entschlossen, tatsächlich unser Studio-Debüt irgendwie zu feiern und dann auch gleich noch mit ein bisschen Verstärkung, also mit Bass und Schlagzeug quasi, beziehungsweise mit Bass / Klavier Schlagzeug, wobei / als Schrägstrich jetzt hier verstanden werden soll und nicht der Gitarrist aus Amerika. Denn die Gitarristen sind wir selber und das ist alles gerade sehr aufregend. Und von daher, sage ich mal, mit dieser ganzen Debütgeschichte bin ich einer der Debüt-intensiv-organisierenden Menschen, gerade wahrscheinlich weltweit. Ja, es ist unfassbar, wie viel Debüts du gerade, ist die Mehrzahl, ist es Debüts oder ist es Debütiden? Debütiden, ne? Also Debütiden sind, glaube ich, klingt eher nach Universum und so einer Gattung, möchte ich mal sagen. Irgendwie so Viecher, die irgendwie, sag ich jetzt mal, alles zum ersten Mal machen. Das sind, glaube ich, Debütiden. Ne? Ich habe gerade Perry Rhodan gehört, was auch so eine Galaxie-Hörspielreihe ist. Das ist ein Groschenroman. Und da würden die Debütiden eigentlich relativ gut reinpassen. Ich glaube, du würdest vor allem als der große Debütid sehr gut reinpassen, weil alleine das, was du an der Boom-Gitarre zauberst im Moment, klingt auch von einem anderen Stern und sieht auch in deinem Video auf YouTube so aus. Schön. Also das finde ich wirklich schön, wie du hier so überleitungsmäßig irgendwie abgehst. Wusste ich ja gar nicht, dass das so klasse wird, das Interview, im Sinne von, das ist richtig, ich bringe jetzt zum ersten Mal eine Platte raus mit dieser Boom-Gitarre und oder so eine EP, ne, mit so 6 Nummern und zum ersten Mal tue ich das überhaupt, dass ich eine Soloplatte rausbringe und zum allerersten Mal wird auch diese Boom-Gitarre überhaupt auf eine Platte draufgepresst, weil die ja vorher eigentlich immer nur so live war oder so als kleines Video und so ein bisschen so und da bin ich debütantenmäßig eigentlich relativ weit vorne. Also, und zum ersten Mal gehe ich auch selber auf Tour und spiele nicht nur in meinem Nest hier in Hamburg, sondern irgendwie fahre auch mal irgendwie ein bisschen auf Tour und so. Also es ist auch eine Debüt-Tour. Ich war Tobi und Debüt. Also es ist wirklich aufregend. Ne? Also das, was auf jeden Fall, denke ich, sensationell wird, ist Frankfurt, Hamburg. Wo bist du noch unterwegs? 4 Städte. Düsseldorf und leck mich am Arsch. Berlin. Ja, richtig. Da gab es doch diese Stadt Berlin. Genau, das wird sehr, sehr gut. Das werden auf jeden Fall die allerbesten Konzerte, diese 4 von den 4. Und dann muss man auch gucken, ob man da irgendwie nochmal nachlegt irgendwann oder was. Ne? Aber genau, das ist alles debütmäßig. Was gibt's denn dann noch in dieser Sendung? Debütiert ihr auch irgendwas Geiles? Wir debütieren in dem Sinne, dass es zwar die 4. Folge ist, aber wir sie zum ersten Mal im Studio aufnehmen, weil wir sonst immer irgendwo outdoor-mäßig unterwegs waren, um uns in irgendwelche Szenen neu reinzufinden, wie zum Beispiel nachts auf dem Hochsitz mit Jägern unterwegs oder beim Friseur arbeiten und solche Geschichten. Und diesmal debütieren wir quasi zum ersten Mal auch zu zweit. Das gab es vorher auch noch nicht. Und auch wenn du jetzt wahrscheinlich denkst, zu zweit bedeutet meine schizophrene Erkrankung, so ist es nicht. Neben mir sitzt tatsächlich Ronny, der sich bisher einfach noch nicht getraut hat, was zu sagen. Hallo. Verstehe. Hallo Ronny, ne? Wie geht's? Ja, ich grüße dich. Mir geht's gut. Und wie ich höre, geht es dir auch sehr gut. Das ist schön. Ja, ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Ist alles herrlich. Aber sag mal, hast du denn deine Vinylplatte denn auf Tour schon mit am Start? Ja, selbstverständlich. Das muss doch irgendwie gehen. Beziehungsweise ist natürlich sehr klug gefragt, wenn man jetzt von den, weil ich glaube, am dritten Konzerttag kommt die erst raus von den vier Tagen. Ne? Die kommt, glaube ich, diese Bumm die Weltplatte kommt ja am 26. Mai. Und ich spiele ja auch schon am 24. in Frankfurt, am 25. dann in Berlin. Ja, ich muss doch irgendwie dabei sein. Das kann doch nicht sein. Ja, das, ja, würde ich sagen. Das eröffnet mir auf jeden Fall auch den Weg, als Raubkopierer ein bisschen zu debütieren. Vielleicht kann ich ja dann am 24. schon abends irgendwie was bei Kazaa oder wie die ganze Tauschbörsenkacke alles so hieß, ein bisschen hochladen, um dort auch zu debütieren und zum neuen Star zu werden. Es ist auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mir jetzt da eine ganze, auch eine neue Galaxie eröffnet hast. Na klar, man muss einfach Dinge anfangen. Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Lied, möchte ich auch empfehlen. Ihr werdet ja als Radio Profis wahrscheinlich auch hin und wieder mal so eine Art Musikstück oder sowas spielen, richtig? Können wir. Definitiv. Also wenn es... Alles klar. Nein, ich hätte da nämlich einen Wunsch, beziehungsweise einen Wunsch für euch und für diese ganze Debütantengeschichte, weil es gibt ja auch dieses wunderbare Lied von Dendemann zum ersten Mal. Er macht immer alles so, als wäre es das erste Mal. Das gibt's, ich weiß gar nicht mehr genau, von welcher Platte, weiß ich nicht. Kennt ihr vielleicht. Aber wenn man ein Lied debütantenmäßig irgendwie abfeuern könnte, dann wäre das auf jeden Fall. Sagen wir mal einen Tipp. Einen Wunschtipp. So. Falls ihr mal irgendwann keinen Tipp mehr habt, irgendwie auf Tasche oder was weiß ich, dann könnt ihr den irgendwie so als spezial aus dem Ärmel gezauberten Wunschtipp von Pen & Lady, der liegt dann immer irgendwie so in der allerersten Schublade vom Schrank oder sowas, den nehmen wir für ein Wanderfest oder irgendwas. Dann spielt ihr zum ersten Mal als Fest zum ersten Mal. Dann werde ich definitiv diesen Tipp mal zusammenrollen und werde ihn mal auf den Plattenteller legen. Und dann werden wir mal schauen, was dann so debütmäßig draußen am Radio so abgeht. Ja, eben, exakt, ganz genau. Ganz genau. Sehr hochinteressant. Dann vielen Dank für diesen wundervollen Tipp, vielen Dank für das Interview und als letztes vielleicht nochmal groß gefragt, wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal was gemacht? Wann habe ich das erste Mal was gemacht? Ich habe eben Zucchini, da habe ich die Schale abgemacht, das kotzt mich an, dieses Gequietsche an den Zähnen, wenn ich da drauf beiß. Und dann habe ich die Schale abgemeiert da oder was. Und dann habe ich das gebraten und das war eigentlich ganz geil. Also das, um mal jetzt eine kleine Aktion zu sagen. Und ich habe zum ersten Mal heute eine Regenhose in meinem Rucksack gehabt und bin im Trockenen losgefahren. Und dann hat es im Studio angefangen zu regnen, beziehungsweise während wir im Studio waren, hat es draußen angefangen zu regnen. Und dann habe ich zum allerersten Mal meine Regenhose beim Fahrradfahren, aber vorher angezogen, bin mit Regenhose durch den Regen durchgefahren. So. Also ich denke mal, wenn das keine Tipps fürs Leben und zum Überleben in diesem Sommer sind, Zucchini ohne Schale und Regenhosen, ich glaube, das wird die Welt definitiv ein bisschen schöner und leichter machen für alle Leute da draußen. Hm. Das finde ich, das hast du ganz, ganz schön gesagt. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg mit eurer Spezialsendung. Finde ich mega geil. Und wenn ihr mal wieder nicht wisst, was ihr als allererstes tun sollt oder so, dann fragt ihr einfach. Habe ich bestimmt Freunde, die gute Ideen haben. Das werden wir tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Frankfurt. Denke ich. Das ist geil. Es wird sensationell. Genau, Frankfurt Ponyhof. Ich meine, es sei der 24. Mai. Und das ist sogar das Debütkonzert der Debüttour. Also mehr Debüt geht dann auch irgendwie an dem Abend eigentlich nicht. So. Ich bin wahrlich gespannt. Mir pocht jetzt schon ein bisschen das Herz. Fühl dich mal dick umarmt. Dicken Kuss auf die Nuss und wir hören und sehen uns, Pensen. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, schönen Abend euch, bis und dann. Viel Spaß noch im Studio, bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss. Oh ja, Bett, was immer du tust. Was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust. Was auch immer, auf die Fresse fallen ist zum ersten Mal. Was immer du tust. Was immer du tust, sing mal den Blues, das Leben ist so. Das war Dendemann mit Das erste Mal vom grandiosen von seinem grandiosen Debütalbum Die Pfütze des Eisbergs tatsächlich vorher mit 1-2 schon ganz starke Sachen rausgehauen und dann solo unterwegs gewesen. Ja, also kann ich mir immer wieder reinfahren. Dendemann, Spitzentyp, ich hoffe, dass dieses Jahr auch noch endlich das neue Album rauskommt. Und auf jeden Fall ein sehr schöner Albumtitel, also da bei Dendemann großartig, immer. Großartig. So, ja, wir sind langsam schon, gehen wir steil Richtung Ende, würde ich sagen. Ja. An diesem heute zwar Dienstag, aber für die Hörer da draußen am heutigen Sonntag. Am heutigen Sonntag. Der Kaffee ist langsam leer, der Pizzamann steht mit Sicherheit schon vor der Tür und kratzt und klopft sich die Finger wund, um sein warmes Geschenk aus der Verpackung loszuwerden. Mmh, großartig. So. Und, ja, ich habe vielleicht noch was zum Schluss. Ich bin gespannt. Ja. Da würde ich noch eine kleine Anekdote dazu schicken, aber ja, ich möchte hier noch auf eine kleine Band verweisen, Olsen and the Hurly Sea. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Du hast es, glaube ich, noch nicht gehört. Ich habe das noch gar nicht gehört. Wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, wieder mal eine schwedische Band. Nein, leider nicht. Also was heißt leider nicht? Nein, ist eine deutsche Band. Ich durfte Olsen selbst mal kennenlernen. Das war noch zu meiner Zeit in Halle. Und ja, er hat da sein Debütalbum rausgebracht und ja, wie das... Debütiert er heute immer noch oder ist schon ein Zweitlingswerk erschienen? Nein, es ist noch kein Zweitlingswerk erschienen, leider. Ich warte darauf, das wäre sehr schön. Aber was ich sagen muss, das Album ist wirklich auf Vinyl rausgekommen. Ich habe sie erstanden, was mich immer noch sehr freut und ja, ich konnte mit ihm sprechen so und er sagte zu mir, er hat das ganze Hochzeitsgeld, er war da gerade verheiratet mit seiner Frau. Für die Vinylpressung raus. Er hat das ganze Hochzeitsgeld für die Vinylpressung rausgegeben und ja, das spricht natürlich auch für seine Frau, würde ich mal sagen. Ne? Also da viele Grüße an die Frau, würde ich sagen. Und ja, im Jahre 2011 kam dieses Album raus und ich würde jetzt zum Schluss einfach nochmal... Jetzt ist, ja, gerne können wir spielen, allerdings stellt sich mir so ein Stück weit die Frage, wenn das bis von 2011 sein Erstlingswerk ist und es ist danach noch nichts erschienen, ob die Frau vielleicht dann doch gesagt hat, dass es mit dem Hochzeitsgeld jetzt nicht so geil war und dass er wenigstens das Geld von seinem 30. Geburtstag bei sich behalten soll. Das kann natürlich sein, ne? Das kann natürlich sein, dass es ein bisschen gefloppt ist. Wäre aber schade. Also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Das Album heißt übrigens The Hurly Sea. Und ja, wir spielen euch daraus das Lied Into the Rain to Dry. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Damit müssen wir uns leider tatsächlich schon verabschieden, weil die Zeit schon wieder rum ist. Es ging sehr schnell, muss ich sagen. Aber ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich denke, fürs Debüt lief die Sache doch recht gut. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hatten ihre spaßigen Momente. Wir haben vielleicht ein oder zwei neue Bands kennengelernt oder zwei, drei neue Informationen bekommen. Und wir würden uns, glaube ich, freuen, wenn sie uns nochmal einschalten. Jeden zweiten Sonntag, 17 bis 18 Uhr hier auf Radio Frei. Oder an die Herrschaften, die gerade vielleicht joggen, kochen, putzen, was auch immer und uns als Podcast abonniert haben bei iTunes und überall. Dort am besten sowieso immer mit 5 Sternen bewerten, dass wir vielleicht langsam nach oben kommen. Und auf beckerfaust.wordpress.com gibt es weitere Links in der Kiste zu den Bands, die wir heute gespielt haben, zu allem drum und dran. Bei Radio Frei, wie gesagt, immer einschalten, das Programm lohnt sich immer und dann können wir eigentlich nur eine gute Woche, einen guten Monat wünschen. Ich glaube, im Mai kann man eigentlich nichts verkehrt machen, die Sonne kommt langsam raus, ja, die Blumen sind langsam ja, da, die Wälder sind grün, es wird sensationell. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Super-Duper-Grill-Ausgabe wieder, ja, oder so. Und einschalten nicht vergessen, auf jeden Fall. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.